Wölferadio, der VfL-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wölferadio. Aufgrund der englischen Woche mit einer etwas anderen Ausgabe als gewohnt. Ein bisschen kürzer, ein bisschen komprimierter sozusagen, weil wir ja nicht so viel Zeit haben, bis ihr euch das alles auch anhören könnt zum nächsten Spiel am kommenden Wochenende. Deswegen steigen wir natürlich auch leider ganz aktuell ein. Pokal aus bei RB Leipzig. Ich habe gestern Abend noch überlegt, na, machst du da Wölferadio nochmal im Anschluss? Und bin froh, dass ich nochmal ein bisschen drüber geschlafen habe, sagen wir es mal so, über das Spiel. Da sieht man doch so ein bisschen gewisse Dinge dann differenzierter. Letztendlich war es so, dass, glaube ich, der VfL verdient ausgeschieden ist gegen RB Leipzig. Man hat dann doch gesehen, dass Leipzig ein Stück weit von der Spielanlage her dem VfL noch was voraus hat, insbesondere was die Präzision im Passspiel angeht. Da war sehr viel dabei, wo ich sage, wow, da waren Pässe, die kamen auf den Punkt. Und was man auch immer geschafft hat, waren diese gefährlichen Verlagerungen, insbesondere am Anfang, da sind ja auch die Chancen daraus entstanden. Wenn dieser Diagonalpass kommt, schon relativ tief in der Wolfsburger Hälfte, wenn der Pass dann auf die andere Seite kommt, da ist dann regelmäßig Gefahr entstanden. Das hat Leipzig gut entschlüsselt gehabt im Vorfeld, weil unsere Defensive, unsere sehr, sehr starke Defensive, vor allen Dingen auch in der Bundesliga sehr, sehr stark war die letzten Spiele, dass man da sehr kompakt steht und sehr viel einrückt, insbesondere von den Außenverteidigern. Dahinter ist aber eine Riesenlücke und wenn da der Ball präzise reinkommt, dann wird es gefährlich, wenn du da mit den schnellen Leuten, in dem Fall waren es dann auch Kluivert oder Nkunku, die dann da reingestoßen sind und haben dann für Torgefahr gesorgt. Und wie gesagt, bei dem einen Ding nochmal Gratulation an Kuhn Castells, für mich sozusagen schon die Parade des Jahres. Also das Ding da von der Torlinie zu holen da in der ersten Halbzeit, da haben alle, glaube ich, ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, aber das ist halt die Form von Kuhn im Moment, an dem es auch nicht, gelegen hat gegen RB Leipzig, im Gegenteil. Für mich, Knackpunkt im Spiel, müssen wir nicht drum rumreden, die Badelatschen-Einlage da von Wout Weghorst ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Elfmeter, der in diesem Kontext von ihm so verschossen wird, also ist schon mal weggerutscht. Und das ist natürlich dann so ein Punkt, wenn es einmal passiert, ist Pech, wenn es dreimal passiert, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, A, entweder anders anzulaufen oder B, jemand anders schießen zu lassen. Auch wenn man natürlich, und da kennen wir ja Wout gut genug, der beißt sich am meisten in den Hintern, dass das Ding nicht drin gewesen ist, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Und meinetwegen ist da auch ein Riesenkrater drin gewesen, unterm Strich. Wenn RB dir das anbietet, und wir reden hier immerhin bis zum Spiel gegen Gladbach über auch die beste Abwehr der Liga, und ein Duell weitestgehend auf Augenhöhe. Also ich habe da schon gesehen, dass da die sich größtenteils neutralisiert haben und wir hatten auch dicke Chancen, den Elfmeter auf der einen Seite, aber auch natürlich die Geschichte mit Renato Steffen, grandioser Ballgewinn von Lacroix, der marschiert dann durch und spielt dann einen tödlichen Pass, also wirklich wie ein Mittelfeldspieler, spielt den Ball super in den Lauf von Renato Steffen, der kriegt den halt nicht an Gulaschi vorbei. Das sind halt Sachen, die musst du machen. Die musst du halt machen in so einem Spiel wie gegen RB Leipzig, weil wenn du da die Effektivität nicht an den Tag legst mit einem Elfmeter, mit einem Geschenk in Anführungsstrichen, man kann ihn geben, man muss ihn aber, glaube ich, nicht geben, das musst du annehmen. Genau das Gleiche gilt für die Geschichte mit Renato Steffen. Und wenn dann nun ein Torwart hinten drin ist, der noch so 200-prozentige da hinten rausholt, dann musst du das machen. Und insofern, wenn du das nicht tust, dann scheidest du auch verdient aus dem DFB-Pokal aus. Was natürlich schade ist, weil insgesamt, fand ich, war mehr drin. Und einer der weiteren Knackpunkte für mich, warum wir das Spiel gestern verloren haben, ist nicht nur der verschossene Elfmeter, sondern dass wir nicht in der Lage sind, anders als Leipzig gestern von der Bank nachzulegen. Es sind Einwechslungen vorgenommen worden von Oliver Glasner, die waren absolut nachvollziehbar. Ich fand auch den Zeitpunkt absolut in Ordnung, da zu wechseln, nochmal die Impulse zu geben und auch die Anzahl der frischen Kräfte da reinzubringen, das war auch absolut in Ordnung. Nur die Qualität stimmt halt nicht, muss man ganz klar sagen. Während bei RB da halt Leute reinkommen, die dann sofort einen Unterschied ausmachen. Sherlock ist so ein Beispiel natürlich, der da nicht nur das 1-0, sondern das 2-0 dann auch vorbereitet. Beim zweiten sieht dann Jay Brooks natürlich auch ein bisschen sehr unglücklich aus. Aus meiner Sicht ist es trotzdem faul, auch wenn Jay da eine Kante ist. Aber er schlängelt sich nicht nur um ihn rum, sondern er räumt ihn ja quasi mit beiden Händen aus dem Weg oder mit beiden Armen. Er hebt ihn ja sozusagen zur Seite. Boah, kann man auch pfeifen, finde ich. Aber gut, ich glaube auch nicht, dass der VfL da noch dann mit dem Unentschieden rausgegangen wäre, auch wenn es jetzt nicht 2-0 ausgegangen wäre oder wenn das 2-0 da nicht gefallen wäre. Trotzdem kann man das auch als Foul geben, ja, aber trotzdem auch bei dem 1-0, da läufst du halt in einen Konter rein, wo du entweder dann auf der Seite das Foul spielen musst, dass er da gar nicht den Pass anbringt, oder aber auch in der Mitte Schlager, dass da Pausen nicht durchbrechen kann. Und das muss man halt auch mal sagen, eigentlich ist das auch kein Tor. Oder es wird auf dem Feld normalerweise auch gar nicht, weil Lacroix rechtzeitig da ist, den Fuß davor hat, normalerweise den Schuss blockt, dann geht er zur Ecke. Jetzt ist halt das Glück da, dass es nur leicht abgefälscht wird und dann an Castells auch noch vorbei. Kann passieren, aber normalerweise ist das dann auch am Strich oder unterm Strich fast noch gut verteidigt, ja, bei aller Qualität, die RB da an den Tag gelegt hat, aber eigentlich so, ist schön gesagt, am Ende ne, zählt es auch nicht, aber oder beziehungsweise das Tor zählt halt, trotzdem, da hätten wir fast noch was reparieren können, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich dann umso ärgerlicher, dass es dann auch Lacroix passiert, der da versucht hat, noch zu retten, was zu retten ist, aber den Ball dann halt so abfälscht, dass er dann an Castells vorbeigeht. Trotzdem, das sind so Dinger, du darfst da halt nicht in diesen Konter laufen, und wenn, hast du zweimal die Möglichkeit, das Ding ja per Foulspiel zu unterbrechen, dann ziehst du halt die gelbe Karte, oder aber auch du kannst es vielleicht besser blocken, indem du dich noch ein bisschen schneller dahin bewegst. Das war dann so auch so ein bisschen die vorentscheidende Szene da dann auch in diesem Spiel, weil ich habe das vorher auch getwittert gehabt, sagen wir es mal so. Wer das erste Tor schießt, hat gewonnen. Ich glaube, das kam so ein bisschen auch raus bei diesem Spiel gestern. Hat RB Leipzig ja dann das erste gemacht. Wenn wir es gemacht hätten, ich glaube, dann hätten wir auch die richtigen Akzente gesetzt, glaube ich nochmal. Dafür sind wir einfach momentan zu stabil. Und da hätte sich RB schon richtig die Zähne ausgebissen, glaube ich. Man hat auch gesehen über das ganze Spiel, die waren ja genervt. Also es ist ja nicht so, dass da RB mit einem Lächeln auf den Lippen da wunderbar Zauberfußball gespielt hätte, sondern auf welchen Trainer draußen gesehen habe, die Kreissäge, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, boah, die waren angepisst, muss man ganz klar sagen. Und wenn die jetzt noch im Rückstand hätten hinterherlaufen müssen durch so einen Elfmeter, ich glaube, das hätte uns ähnlich wie gegen Leverkusen vor ein paar Wochen deutlich in die Karten gespielt, weil die sehr viel damit sich zu tun hatten und mit dem Schiedsrichter, und da wird gehadert und gemeckert und wurde sich ja auch dann ja angelegt mit Spielern vom VfL, also so Pausen und Arnold zum Beispiel auch. Das sind alles so Sachen, die hätten uns dann, ja, hätte, wenn und aber, hätten sie uns dann auch in die Karten gespielt, glaube ich. Aber ist es anders gekommen, und deswegen müssen wir jetzt damit leben, dass wir das ja, Kapitel DFB-Pokal in dieser Saison ad acta, so heißt es, glaube ich, ad acta legen können. Was ein bisschen schade ist, weil wenn nicht dieses Jahr, hätte man durchaus nochmal weiter marschieren können. Jetzt wäre es Halbfinale drin gewesen aus meiner Sicht, aber trotzdem die Niederlage unterm Strich verdient. Und ja, hilft uns jetzt nichts, müssen uns auf die Liga konzentrieren, denn da gibt es ja genug Ziele, die wir noch erreichen können. Und das wäre auch natürlich eine feine Sache, die wir dann in den kommenden Spielen auch umsetzen. Und deswegen kommen wir jetzt dann auch mal auf das Thema Bundesliga. Im Blickpunkt. Ball wandert jetzt raus auf unsere rechte Seite. Da ist ein Babu. Der jetzt schickt schön jetzt Riedle Baku die Linie runter. Jetzt könnte sich was geben. Flanke kommt in die Mitte. Da ist Wout Weghorst. Und Tor! Ja! Tor! Eigentor durch die Berliner. Wout muss gar nicht mehr hin. Wout muss gar nicht mehr hin. Und die Flanke ist schon gut genug, hätte ich jetzt fast gesagt, da von Riedle Baku, der den Ball direkt auf den 5-Meter-Raum platziert. Und da wäre Wout an den Ball gekommen. Aber ein Berliner hat sich gedacht, da bin ich mal schneller und mache mal lieber selber rein. Müssen wir gerne mal gucken, wer es gewesen ist. Wer schüttelt da in den Kopf? Auf jeden Fall 1-0 für den VfL Wolfsburg. Wunderbarer öffnender Pass von Kevin Mbabu auf die rechte Seite, auf den rechten Flügel. Und dann ist Baku da, hat den Kopf oben, bringt den Ball präzise in die Mitte. Hätte da Wout wahrscheinlich auch gefunden, aber dann ist Klünter da mit einem unglücklichen Eigentor. Vollendet er ja über seinen Keeper hinweg aus kürzester Distanz. Keine Chance für Jahrstein, der da nicht rechtzeitig die Hände hochbekommen kann. So aus 6 Metern auch voll Power den Abschluss. Also super Stürmertor, Holger, muss ich sagen. Ja, für mich war die Situation vorher, wo Riedle dann in die Tiefe geschickt wird und auch diesen Laufweg macht, ja, dass er den Ball dann halt auch dorthin bekommt. Und das war jetzt die Situation, wo wir es endlich mal geschafft haben, hinter die Berliner Abwehr zu kommen. Und ja, die Flanke war sehr gut gespielt. Und ich bin mir auch sicher, wenn der Berliner dann nicht mit seinem Fuß hingeht, dass Wout den Ball möglicherweise dann auch einnetzt. Ja, das 1-0 bei Wölfe Radio Arena Live, kommentiert von Holger Ballwanz und mir. War ein schweres Spiel, muss man glaube ich sagen. Hertha hat es gut gemacht, hat dem VfL das Leben schwer gemacht. Und da hat man auch gesehen, in so einem Spiel, wo der VfL dann vielleicht auch noch an Grenzen stößt. Also insgesamt, muss man sagen, hat es dann die Effektivität gerichtet. Also es war jetzt nicht so, dass man glanzvoll irgendwie ein Spielchen abgeliefert hat. Und trotzdem hat man das Spiel 2-0 gewonnen. Hat natürlich auch profitiert, mitunter dann mal wieder vom VAR. Aber hat natürlich dann auch unter Mithilfe des Gegners, wie beim 1-0, aber auch später dann den Deckel drauf gemacht mit dem 2-0. Und das sind halt die Sachen, stehst du oben, gewinnst du diese Spiele. Kann man, glaube ich, ganz platt so sagen. Insofern kann man da, glaube ich, zufrieden sein. Wie gesagt, wieder zu null. In der Liga geht ja die Serie dann sozusagen weiter. Und man hat die Möglichkeit, sich noch weiter oben zu etablieren, noch festzuspielen auf den nicht nur internationalen Plätzen, sondern tatsächlich auf einem Champions-League-Platz. Was eine tolle Geschichte wäre. Wie gesagt, man sollte auch das Fell des Bären erst verteilen, wenn es soweit ist. Denn da können ja noch einige Sachen passieren. Also man hat ja einige Spiele noch vor der Brust, unter anderem Frankfurt, unter anderem Dortmund, Bayern. Das sind alles Sachen, da kann man auch noch durchgereicht werden, wenn man nicht aufpasst. Insofern hat da der VfL noch eine richtige Aufgabe vor der Brust. Aber so dieses Pflichtprogramm, so Siege gegen Hertha, Freiburg oder auch ja, gegen Bielefeld, das sind Sachen, die hat der VfL jetzt gemacht. Und die hat er in weitesten Fällen oder in den meisten Fällen auch gut gemacht. Jetzt gegen Hertha war es natürlich ja, eine zähe Angelegenheit, zähes Brot, und trotzdem hat man dann auch letztendlich die Tore gemacht. Das ist auch ja, dann ein Ergebnis oder auch eine Qualität. Insgesamt kann man glaube ich sagen, VfL gegen Hertha mit 80% Passquote, da ist sie wieder, diese Zahl. Ich glaube, dann bist du auch derjenige, der dann am Ende große Chancen hat, als Sieger vom Platz zu gehen, wenn die Präzision stimmt und eben nicht nur jeder Ball dann zum Gegner geschenkt wird. 58% Ballbesitz, also auch dann logischerweise aufgetreten wie eine Heimmannschaft. Zweikampfquote war relativ ausgeglichen. Und ja, möchte dann natürlich auch auf das 2-0 kommen, den Torschützen Maxence Lacroix. Auch nicht sein stärkstes Spiel insgesamt, aber Maxence Top-Niveau in den vergangenen Wochen, Top-Einkauf, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, also was der Junge hier abliefert, auch nach den Wacklern zu Beginn der Saison, hat sich richtig reingespielt in die Truppe, ist für mich momentan mit der überragende Innenverteidiger in der Liga, mit dem Auge, mit dem Stellungsspiel, mit der Schnelligkeit, jetzt auch noch die Torgefahr vorne, hören wir uns natürlich auch nochmal an, das 2-0 bei Wölfe Radio Arena live. Jetzt gibt es deswegen die nächste Ecke für den VfL, Maximilian Arnold. In der Mitte ist Bewegung, Ball kommt auch ein Elfmeterpunkt, das kann sein, das Tor. Lacroix, und das ist, steht 2-0, das steht 2-0, und ich sag's ganz ehrlich, das passt so ein bisschen ins Bild, Lacroix, heute nicht sein stärkstes Spiel, aber was er die letzten Wochen geleistet hat, dafür belohnt er sich jetzt mit einem grandiosen Kopfballtreffer, und das müsste jetzt die Entscheidung sein in diesem Spiel, 2-0 für den VfL Wolfsburg, durch Maxence Lacroix, nach einer ganz, ganz starken Ecke von Maximilian Arnold, der den Ball mustergültig an den Elfmeterpunkt bringen, und Lacroix kommt, steigt hoch und schädelt das Ding links oben ins Tor an Jahrstein vorbei, und der VfL führt 2-0 und macht aus meiner Sicht den Deckel drauf. Ja, ein Torschuss, ein Tor oder ein Kopfball aufs Tor, der war gleich drin, Maxence Lacroix. Ansonsten, ja, mit 85% Passquote auch sehr stabil unterwegs, 50% Zweikampfquote. Hatte er schon bessere Werte, aber wie gesagt, das wollen wir ihm dann nochmal nachsehen in dieser Phase der Saison, wo er eigentlich so konstant spielt, auch für das Alter. Ganz, ganz tolle Geschichte. Zwei Spieler möchte ich noch hervorheben. Einen, den hebe ich hier jede Woche hervor, glaube ich, aber das ist auch anhand dieser Zahlen belegbar oder zu sehen. Maximilian Arnold, wieder 82% Passquote, also auch da Denker und Lecker Mittelfeld, und 86% Zweikampfquote. Ja, also da holt der alle Bälle weg, oder wenn er in Zweikampf geht, dann gewinnt er das Ding meistens auch. Zum Vergleich mal Nebenmann Xaver Schlager mit 25% Zweikampfquote. Das ist natürlich sehr, sehr wenig, dafür aber auch mit einer sehr, sehr stabilen Passquote von über 80% gesegnet. Und einen weiteren Spieler, den ich hervorheben möchte, Paulo Ottavio, der ja sozusagen auch den Alleinunterhalter gibt, häufig da auf der linken Seite. Und da ist er auch sehr, sehr stark gewesen im Spiel gegen Berlin. Also der macht da seine Seite zu und hat dann auch noch die Möglichkeit, sich nach vorne einzuschalten. 86% Passquote, also das war ja auch schon mal anders in der Vergangenheit. Also da kommt dann der Ball auch an. Und 75% Zweikampfquote ist natürlich da auch überragend für einen ja, Außenverteidiger. Also da war die Seite dicht, da kam wenig zustande, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite müssen wir halt dann auch mal gucken, gucken. Vielleicht hat jetzt auch aufgrund der englischen Woche mal der eine oder andere Spieler mal eine Pause verdient. Ein Riedle Baku fällt mir da zum Beispiel ein. Toll das Tor vorbereitet, aber gegen Leipzig zum Beispiel dann auch nicht so richtig zum Zuge gekommen. Oder auch dann, vielleicht ist es Yannick Gerhardt auch mal, der dann mal eine Pause bräuchte, in Anführungsstrichen. Da weiß ich jetzt nicht, muss der Trainer beurteilen in der Trainingsleistung, in Anführungsstrichen, wenn das überhaupt noch hier bewertet werden kann in dieser Woche, wird er wahrscheinlich hauptsächlich regeneriert. Oder ob man da nochmal dann zur Rotation ansetzt gegen Hoffenheim am Samstag, das werden wir dann nochmal sehen. Wie gesagt, eben gerade hatte ich dann Maxence Lacroix schon gelobt und da wollte ich nochmal eine Sache kurz einspielen, nämlich seine fantastische Rettungstat in der ersten Halbzeit, als er den Ball da mit der Hacke klärt. Hören wir uns erstmal kurz noch an bei Wölfe Radio Arena Live und dann sage ich da nochmal was zu. Pongracic jetzt schon im Mittelkreis, spielt einen Wow, um einen bösen Fehlpass durch die Zentrale und jetzt gibt es einen Konter für die Berliner. Müssen wir aufpassen, schon am eigenen 16er Flanke kommt rein und Lacroix mit der Hacke, artistisch kann er den Ball da klären, auf fast vom eigenen Elfmeterpunkt, sonst wäre da hinten einer da gewesen. Ich glaube, Radonjic wäre das gewesen. Und mit einer artistischen Einlage, Maxence Lacroix, Weltklasse, hätte ich jetzt fast gesagt, klärt er den Ball mit der Hacke raus, sodass keine Gefahr entstehen kann für das Wolfsburger Tor. Ja, Holger, das hättest du auch mal gerne hingekriegt damals, ne? Mit der Hacke am Elfmeterpunkt und das Ding rausklären. Ja, ich hätte fünf Meter weiter hinten gestanden und hätte ganz locker den Ball mit der Brust angenommen. Sehr, da, nichts anderes hätte ich jetzt erwartet. Ja, Holger, der alte Scherzkeks, ich weiß nicht, ob er den so rausgeklärt hätte wie Maxence Lacroix und ich weiß auch nicht, ob er da tatsächlich die 5 Meter weiter hinten gestanden hätte, aber natürlich, Holger, das wäre kein Ding gewesen, damals hätte das Ding dann ganz locker weggeklärt. Aber gut, trotzdem, hier nochmal, Maxence Lacroix in bestechender Form momentan, steht für Torgefahr und steht für ja auch solche spektakulären Einlagen, wie man das so möchte, und das wird, habe ich so das Gefühl, gerade auch medial in Fußball-Deutschland gar nicht so richtig aufgegriffen, was der Junge gerade leistet. Sondern das ist eher so, die Sportschau hat das, glaube ich, so als nette Aktion bezeichnet oder so als Show-Einlage. Nee, das war keine Show-Einlage, das wollte er genauso haben. Ja, also das war nicht zur Show, sondern das war eine absolut berechtigte und fast die einzige Möglichkeit, Aktion da überhaupt noch ranzukommen, ja, an so einem Ball, weil dann hätte der Berliner im Zweifel sonst frei vor der Kiste gestanden vor Castells. Insofern, ne, auch nach diesem Ballverlust von Pongracic in der Umkehrbewegung, man verleiht durch solche Aktionen, insbesondere durch Lacroix, das Gefühl, okay, selbst wenn der Fehler passiert, ist immer noch einer da, der kann das reparieren. Und wenn es Lacroix nicht macht, dann macht es dann wahrscheinlich Castells. Aber genau diese Qualität, die kommt mir in der Bewertung, was den VfL angeht, insbesondere überregional oder auch deutschlandweit, so ein bisschen zu kurz, finde ich ein bisschen schade, weil da ist eigentlich, ja, sag mal, wann willst du das positiv bewerten, wenn nicht jetzt in dieser Phase, was der VfL Wolfsburg abliefert in der Bundesliga, unwahrscheinlich stabil hinten, beste Abwehr der Liga, ja, und natürlich auch mit Abwehrspielern und auch im Tor momentan mit den überragenden Akteuren aus meiner Sicht. Deswegen kann das auch gerne in der Bewertung ein bisschen, ja, besser oder offensiver auch gemacht werden oder verkauft werden gegenüber, ja, den Fußballfans, die jetzt nicht ausgerechnet aus Wolfsburg kommen. Und damit wenden wir uns jetzt auch nochmal, ja, natürlich dem kommenden Spieltag zu, der VfL Wolfsburg zu Gast in Hoffenheim. Und darüber rede ich hier mit meinem ersten und einzigen Gast heute. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, ja, das dreht sich natürlich auch gleich um das nächste Spiel am kommenden Samstag. Da wird dann ja der VfL Wolfsburg zu Gast sein bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und darüber möchte ich sprechen mit meiner Expertin hier im Wölferadio für Hoffenheim. Und das ist die Rebecca. Grüß dich. Ja, grüß dich auch, Lenny. Hi, wie geht's dir? Ja, schlechten Menschen geht's immer gut, weiß man doch. Ne? So, wenn man das Schlechte weglässt, dann geht's auch. Aber, der Klassiker. Der Klassiker, sozusagen. Aber apropos schlecht, da sind wir doch gerade gleich genau richtig bei der TSG Hoffenheim. Ich hab's mir gedacht, super Überleitung, ich freue mich. Ja. Hast du gut vorgelegt letztendlich. Obwohl, war ja gar nicht so verkehrt, immerhin einen Punkt geholt gegen die Unioner in Berlin. Und da wirst du mir jetzt sicherlich sagen, war das okay, war das verdient, war das glücklich, weil ich habe es nicht gesehen, ist ja so ein frühes Sonntagsspiel gewesen, da habe ich eigentlich immer andere Sachen zu tun. Und ja, ich habe nur gelesen, Max Kruse hat getroffen und ihr habt wieder nicht getroffen, sondern habt noch vom Eigentor profitiert sozusagen. Ja, genau. Also es war eigentlich ein Spiel, das wir ganz gut im Griff hatten. Also ja, sagen wir mal so, die Berliner spielen ja auch echt eine ja, hervorragendere Saison, muss man ja sagen. Und deshalb hatten wir auch vor dem Spiel schon so ein bisschen nur ja, Bammel, wie das denn so wird. Lassen auch nicht viel zu hinten und sind eigentlich, ja, war eigentlich schon ein ganz gutes Spiel von uns, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann klar, gut, haben wir relativ früh dann den Elfmeter kassiert durch Max Kruse, ist halt passiert. Dann ja, lief es aber weiter eigentlich ganz gut, hatten doch deutlich mehr Möglichkeiten auch als Union Berlin, dann den Ausgleich zu machen. Hinten raus war es so ein, ja, es war so ein bisschen erzwungenes Eigentor, also es war halt, war auch ein TSG-Spieler beteiligt, also es war erst gar nicht so klar, ob es ein Eigentor ist, also von daher schon erzwungen, dieses Tor, würde ich mal sagen. Und hinten raus hatten wir dann noch ein sehr, sehr knappes Abseitstor, also hätten das auch durchaus gewinnen können, das Ding. Aber ja, ich glaube, unterm Strich waren wir einverstanden mit dem Punkt, auch wenn wir natürlich die 3 Punkte ja, dringend gebraucht hätten oder ja, eigentlich ganz gut brauchen können, war es, glaube ich, so unterm Strich, muss man sagen, absolut okay. Ja, wir haben ja auch am Wochenende profitiert von dem Eigentor. Insofern will ich da gar keine Bewertungen abgeben, was das angeht. Trotzdem schwierige Situation, auch nach dem Europa League aus. Einmal kurz deine Einschätzung. War das dann eine gute Reaktion, eine berechtigte Reaktion der Mannschaft? Oder war das so auch so in diesem Stiefel weiter? Weil es war ja schon eine große Enttäuschung, dass ihr da raus seid aus der Europa League. Ja, gar keine Frage. Also ja, Enttäuschung trifft es ganz gut, dass ist eigentlich, Molde ist eigentlich ein Gegner, gegen den man weiterkommen muss. Hoffenheim war da klar der Favorit. Das haben wir uns eigentlich schon im Hinspiel so ein bisschen vermasselt. Führen 3-1, haben den Elfmeter liegen zum 4-1. Der geht dann nicht rein, gut passiert. Und kriegen dann irgendwie in so einer total kuriosen Phase diese 2 Treffer zum 3-3. Ja, und dann gut, hat man trotzdem eine vernünftige Ausgangslage, spielt dann zu Hause, kriegt dann früh das 1-0 und schafft es einfach nicht gegen dann ja natürlich sehr tiefstehende Norweger, dann den Ausgleich zu schaffen. Das hätte ja gereicht. Also das war natürlich schon so. Ja, ich hatte, wie gesagt, so ein bisschen Bammel. Wie kriegen die das aus den Köpfen raus? Ich finde aber, dass es ganz gut gelungen ist, dieses Spiel aus den Köpfen rauszukriegen und auch dieses Ausscheiden, was natürlich echt super bitter ist. Haben jetzt nicht eine übertriebene Leistung gezeigt, aber doch eine solide und souveräne. Also das hätte auch irgendwie, finde ich, schlimmer sein können. Also von daher, ja, wie gesagt, war es total okay. Also ja, es war in Ordnung. Das kann man, glaube ich, so unterm Strich sagen. Ist es, weil, wenn man auf die Tabelle schaut, auf die Bundesliga-Tabelle, eine gebrauchte Saison für Hoffenheim? Weil 10 Punkte bis auf Platz 6 und 9 Punkte bis auf Platz 16 heißt ja eigentlich, ja, jetzt die letzten 11 Spiele, da geht eigentlich gar nichts mehr. Da kann man so austrudeln lassen. Ist das so ein bisschen die Gefahr bei euch? Ja, es ist, genau, wir sind irgendwie so im Niemandsland, wie man immer so schön sagt, irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Ja, die Saison, es hat auch unser Trainer gesagt, Sebastian Hoeneß, ist gebraucht, weil ja klar, dann das Ausscheiden im DFB-Pokal, jetzt das Aus in der Europa League, in der Liga ist nichts mehr zu holen in dem Sinne. Jetzt geht es natürlich darum, noch die Saison vernünftig zu Ende zu spielen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr da oben ranzurücken und ja, auf gar keinen Fall natürlich noch mal Gefahr laufen, da irgendwie unten noch mal mit reinzurutschen, sondern das halt noch solide und gut zu Ende zu spielen. Und ich glaube, das ist so ja jetzt der Anspruch von allen und natürlich vor allem jetzt zu gucken, dass sich nach und nach, dass die Verletzten halt auch wieder zurückkommen. Denn das war natürlich, also ja, es wird immer gerne dann auch von den Fans, ja, Ausrede jede Woche. Naja, wenn man irgendwann mal 13, wir hatten zwischenzeitlich 13 verletzte bzw. Corona-bedingte Ausfälle. Es ist halt schwierig, wenn der halbe Kader fehlt, dann irgendwie noch diese Spiele auf den Platz zu bringen, die man halt eigentlich auf den Platz bringen kann, weil einfach die Qualität fehlt. Und ich meine, links hat sich jetzt bei uns zum Beispiel in der Defensive ein 18-Jähriger etabliert, eigentlich aus der U19, der Marco John. Also das ist schon, da musste schon Hoeneß ganz schön sich die Haare raufen, sag ich mal, die Saison über, um überhaupt irgendwie 11 gute Leute auf den Platz zu kriegen. hast den Trainer angesprochen bei euch, war auch ja, stark in der Diskussion, sogar von Ablösung ist schon die Rede. Finde ich jetzt gar nicht von dir da eine Meinung zu haben, weil solange er noch da ist, ist er noch da. Aber die Frage ist natürlich schon, insbesondere was man dann wieder gehört hat, auch medial und auch von den sogenannten Fußballexperten, wenn ich da an den Doppelpass denke bei Sport 1, da habt ihr ja richtig Prügel kassiert. Es war ja Blamage für den deutschen Fußball und so weiter, war ja da die Rede, also sehr, sehr hochgehangen im Zusammenhang dann auch mit Leverkusen. Also hat man richtig die Keule ausgepackt. Ist das etwas, was dann gerade noch zusätzlich für Unruhe sorgt? Oder gib mal so einen Einblick, auch was das Thema Umfeld angeht in Hoffenheim. Ja, ich glaube, das wird medial alles höher gekocht, als es ist. Also das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Also ich gehe davon aus, und das ist auch unsere Meinung jetzt beim TSG-Radio, dass Sebastian Hoeneß fest im Sattel sitzt und dass es da auch gar keine Diskussion gibt, dass die Zusammenarbeit auch zwischen Rosen und Hoeneß weiterhin vertrauensvoll ist und man eine gute Arbeit macht und das auch daran festhalten will. Wie gesagt, dass er halt mit diesen ganzen Problemen halt kämpfen musste in der Saison, das war natürlich nicht abzusehen. Wir sind super in die Saison gestartet und dann kam die erste Länderspielreise, hatten wir war der Kramaric dann raus, der ja quasi so ne, unser Goalgetter ist und so ging das dann nach und nach und immer mehr Verletzte kamen dazu. Wie gesagt, dass wir jetzt in der Europa League, das ist ärgerlich, weil das muss man natürlich auch trotzdem jetzt mit den Leuten und wir haben ja auch einige Rückkehrer gehabt, wie zum Beispiel Grilic, also Leute, die wirklich wichtig sind, dass man das schaffen muss, ist irgendwie gar keine Frage. Andererseits, ich meine, Hoffenheim ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig etabliert. Ich meine, dass Vereine wie Leverkusen und so, das enttäuscht mich auch persönlich auch immer selber, dass solche Vereine das nicht mal auf die Reihe kriegen, sage ich jetzt mal, weiterzukommen und da einen größeren Eindruck zu hinterlassen im europäischen Wettbewerb, finde ich auch schade. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass Hoffenheim quasi, ja, das wäre ja ein Novum gewesen, das halt mal zu schaffen, so weit zu kommen. Also wir sind das erste Mal ja überhaupt über eine Gruppenphase hinausgekommen. Und das ja, wäre natürlich toll gewesen. Und ich verstehe natürlich auch, dass die Medien dann auf dem Verein rumhacken. Ist dann auch nicht ganz unberechtigt natürlich, wenn man eben so ausscheidet. Sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, das ärgert die Hoffenheimer am meisten. Und meiner Meinung nach ist jetzt diese ganzen Spekulationen um Hoeneß sind auch Spekulationen. Ich meine, Rosa hat es auch noch mal gesagt, dass er nicht verstehen kann, wo jetzt her diese ganzen Spekulationen kommen um Hoeneß und mögliche Nachfolger, die angeblich gesucht werden. Das hat er ja auch nochmal klargestellt nach dem Spiel gegen Union, dass das Quatsch ist. Wenn man so drauf schaut, hast jetzt schon mal die Verletzten als Gründe angegeben, warum es vielleicht nicht so läuft in dieser Saison. Wenn man so jetzt mal rein auf die nackten Zahlen guckt, also 40 Gegentore hat Hoffenheim kassiert. Das ist eins weniger als Köln, zwei weniger als Hertha und eins weniger als Bielefeld. Also da würde ich doch schon mal sagen, die Abwehrleistung, die ist eher so für die unteren Regionen in der Tabelle geeignet, hätte ich jetzt fast gesagt. Also liegt es an der Abwehr? Ja, definitiv. Also ich meine, da hatten wir halt auch die massivsten Ausfälle oder mitunter die massivsten Ausfälle. Also zwischenzeitlich war es irgendwie sehr schwierig. Wir hatten ja auch keinen Verteidiger dann mehr auf der Bank sitzen. War eben schwierig. Also gerade so Bicakcic, das ist immer so eine Säule gewesen und hat ja dann auch gleich am Anfang da gegen Bayern sensationell ein Tor gemacht und dann zack, der Kreuzbandriss. Freude und Leid so nah beieinander in einem Spiel. Und dann immer wieder eben die Ausfälle der Innenverteidiger. Also das war ganz schwer, da überhaupt eine stabile Abwehr zu kriegen. Jetzt haben wir uns ja mit Chris Richards dann im Winter von Bayern 2 quasi noch mal eingeholt, der es jetzt so ein bisschen reißen soll. Der hat jetzt auch schon Stabilität reingebracht, das hat man auch gesehen. Jetzt haben wir auch nicht mehr so viele Gegentore bekommen, aber zwischenzeitlich war es schon, muss man sagen, sehr schwierig. Und natürlich ist man immer an diesem schmalen Grat. Hoffenheim will ja ein Verein sein, ist ja vielleicht ähnlich wie bei euch auch. Wir wollen natürlich irgendwie gerne diesen Hurra-Fußball spielen, natürlich sehr offensiv und sehr nach vorne. Auch dafür würde Hoeneß ja schon kritisiert, dass es eben vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, wie das jetzt unter Nagelsmann oder so war. Aber dann läufst du natürlich auch Gefahr, hinten die Tore zu bekommen. Also das ist aber auch bei Hoffenheim eigentlich schon immer so gewesen, dass man schon mehr darauf setzt, eben vorne mehr Kisten zu machen, als man hinten zu kriegen. Also jetzt nicht so unbedingt dreckige 1-0, sondern dann schon eher mal doch mehr Tore vorne, also ein bisschen spektakulärer. Aber klar, dann lässt man natürlich federn. Und wenn dann in der Verteidigung Innenverteidigung viele Leute wegbrechen oder auch jemand wie Grilic, der ist eine Säule da auf der Sechserposition beziehungsweise im Moment im Zentrum der Dreierkette. Wenn dann solche Leute wegbrechen, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer. Das muss man schon einfach sagen. Also es ist schade. Also die Saison ist wirklich irgendwie gelaufen für uns. Jetzt kommt mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die in der Liga momentan gar keine Tore kassiert. Muss man ja so sagen. Was erwartest du denn für ein Spiel dann letztendlich auch? Oh, das wird ein ganz schweres Spiel für uns. Also ich bin mal gespannt auf die Taktik. Also bin selber auf jeden Fall am Start am Samstag. Bin super gespannt auf Hoeneß Taktik, ob er das doch dann eher defensiver angehen lässt oder tatsächlich einfach weiter sagt, hey, vorne drauf. Wir lassen natürlich auch viele Großchancen liegen, das muss man auch sagen. Da sind wir auch ziemlich weit mit vorne in der Liga. Gerade Bebu hatte öfter mal die ein oder andere große Chance liegen lassen. Also wirklich wird super spannend. Also ich kann es nicht vorhersehen. Also es kann echt ein Unentschieden werden oder es kann auch sein, dass wir wirklich hoch von euch auf den Deckel bekommen. Also ich bin wirklich gespannt, habe so gar kein Gefühl irgendwie, aber natürlich ist das eine völlig andere Ausgangssituation als jetzt zum Beispiel das Hinspiel. Da waren wir ja dann auch noch in Anführungsstrichen deutlich besser drauf oder deutlich besser unterwegs. Also und die Wolfs, also und ihr seid natürlich gerade euch scheint die Sonne aus dem Popo, wenn man das macht. Das kann man so sagen, das stimmt schon. Da wird jetzt gesungen und getanzt im Bus und in der Kabine. Klar, wenn's läuft, dann läuft's. Ne? Und bei uns läuft's eben gerade nicht. Von daher, ja, das wird ganz, ganz schwer für uns dagegen zu halten. Na, kann ich dich trotzdem zum Tipp nötigen? Also Unentschieden hat's ja schon mal drauf gehofft, sagen wir es mal so. Ja, genau. Also aus meiner blau-weißen Brille würde ich jetzt natürlich irgendwie zu ein bisschen attraktives Spiel, würde man ja auch gestalten, also würde ich schon so auf ein 2-2 tendieren. Mit der Tendenz, dass es vielleicht vielleicht dann doch eher knapp wird, dann noch vielleicht ein 2-1 für Wolfsburg. Also so würde ich jetzt mal zwei Tipps abgeben. 2-2 oder 2-1 für Wolfsburg. Ja, also wie gesagt, so zwei Gegentore, das ist auch schon länger her, dass wir die gekriegt haben. Und das war quasi nur einmal, glaube ich, noch der Fall, beziehungsweise am 16.01., glaube ich, gegen RB Leipzig im Übrigen. Das hat ja auch noch eine Geschichte diese Woche. Aber das nur am Rande. Insofern, wenn wir uns da mal überraschen lassen, wie es denn ausschaut gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag um 15.30 Uhr. Und darüber habe ich gesprochen mit Rebecca, meiner Expertin hier im Wölferadio für das Wölferadio, beziehungsweise meine Expertin für TSG Hoffenheim und ja, wie wir auch gehört haben, Kommentatorin beim TSG Radio, also da auch bestens informiert und ja, wünsche dir ein gutes Spiel, aber natürlich keine Punkte. Ja, das ist klar. Ich wünsche euch auch alles Gute, vor allen Dingen dann für den Rest der Saison, dass ihr in den Champions League Plätzen verbleibt. Das ist sehr lieb von dir, danke für das Gespräch. Der VfL Podcast. Ja, Quick und Dirty, Wölferadio. Diese Woche haben wir schnell und schmutzig durchgezogen. Bleibt mir noch zu sagen, dass es natürlich auch wieder Wölferadio Arena Live geben wird vom Spiel des VfL Wolfsburg bei Hoffenheim. Und da sind Jan und Malte am Rohr bzw. am Mikrofon, werden euch das Ganze wiederbringen oder wiedergeben, was da passiert, auf wölferadio.de oder auch auf der oder via VfL-App. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Nicht nur bei Wölferadio Arena Live, sondern auch hier im Wölferadio generell. Wenn ihr selber mal leibhaftig in der Sendung mit dabei sein wollt, gerne melden hier lenny@lennynero.de oder über die sozialen Netzwerke. Da kriegt ihr mich gerne auch mal Bescheid sagen. Haben wir auch das ein oder andere Mal schon gehabt. Gerne hier dann auch als Gast und Meinungshabender in der Sendung. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass der Rückschlag im Pokal für den VfL vielleicht nicht so schlimm ist und dass man gleich dann auch in der Liga die richtige Antwort gibt. Genug Motivation sollte ja vorhanden sein. Wir können ja noch einiges erreichen in dieser Saison. Champions League wäre natürlich Hammer, gerade wenn es dann vielleicht nächstes Jahr auch wieder mit Zuschauern möglich ist, dann in der Gruppenphase oder auch dann weiterführend. Das wäre natürlich toll, wenn da die entsprechenden Gegner dann kämen. Aber wie gesagt, erstmal einen Schritt nach dem anderen und der nächste Schritt wäre Hoffenheim, wenn wir da letztendlich auch punkten und die Möglichkeit besteht ja auch, dann sieht es dann vielleicht nochmal wieder ein Stückchen besser aus. Aber bis dahin müssen wir, glaube ich, nochmal alles geben, insbesondere auf dem Platz. Und da drücken wir der Mannschaft dann am Samstag 15.30 Uhr auch die Daumen. Ja, das soll soweit gewesen sein hier vom Wölferadio. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht des